ARD. Mein Name ist Levi Israel Uferfilge. Ich bin angehender Rabbiner. Und es ist gerade wirklich ätzend. Es gab nach dem 7. Oktober, nachdem die ersten Übergriffe waren, Davidsterne, die an Häusern geschmiert wurden. Und bei uns sorgte das dafür, dass jedes Mal, wenn wir morgens aufstehen und rausgehen, auf unsere Häuserwand schauen, um zu gucken, ob da jetzt auch ein Davidstern geschmiert wurde. Und wir haben in der Familie dann auch entschieden, dass ich nicht mehr so mit Kippa unterwegs bin, sondern dass ich was auf die Kippa setze. Das heißt, also ich öffne auch den diversen Postboten mit Hut auf dem Kopf. Das haben auch schon zwei gefragt, ob ich denn jetzt meine Kippa verstecken würde. Und tatsächlich ein Typ an der S-Bahn hatte auch gesagt, glaub bloß nicht, dass du dich verstecken kannst. Die Judenbuche. Ja, ich höre was. Es fing an mit einem Räuspern. Und nun höre ich... Ein Dorf. Ein Dorf. Ein Dorf. Das C-O-R-F-B. Das Dorf B. B? B wie Beispiel. B wie Bier. B wie Besonderheit. Es liegt schön. Liegt schön. In malerischer Gegend. Schön assoziativ. Grünen Waldschluchten. Grünen Waldschluchten. Gebirgen. In tiefer und stolzer Waldeinsamkeit. Recht und Unrecht sind einigermaßen in Verwirrung geraten. Neben dem Gesetzlichen hat sich ein zweites Recht gebildet. Ein Recht. Ein Recht der öffentlichen Meinung. Der Gewohnheit. Der Gewohnheit. Und der Verjährung. Und der Verjährung. Der Menschenschlag im Dorfe B ist unruhiger und unternehmender als in den Nachbardörfern. Was ist denn der Menschenschlag? Auch hochmütiger? Der Puls, weiß nicht. Alle von einem Schlag, furchtbar. Der Menschenschlag im Dorfe B ist unruhiger und unternehmender. Schlauer? Der Menschenschlag. Ja. Und kühner. Der Menschenschlag. Wir sind hier alle von einem Schlag. Das ist ein gutes Wort. So wie Taubenschlag. Ja. Die von hier sind, die sind so. Also so. Dazu starrsinnig. Ja. Hier. Dort. H-I-E-R. Dort drüben ist ein Mann. Warum um alles in der Welt klingt dieser eine Mann immer besoffen? Hermann Mergel. Kurz. A-B-C-D-E-F-G. Der H. H wie Habicht. Lange? Lange war er Junggeselle und ein sogenannter ordentlicher Säufer. Ich lag also nur an Sonntagen und Festtagen. Die Woche hindurch war er so manierlich wie jeder andere. Damals war es für ihn nicht schwer, um die Hand eines recht hübschen und wohlhabenden Mädchens anzuhalten. Bei unserer Hochzeit. Bei der Hochzeit ging es lustig zu. Ich war nicht so arg betrunken. Er war nicht so arg betrunken, aber schon am nächsten Sonntag rannte seine Braut schreiend und blutrünstig durch das Dorf zurück zu ihren Eltern. Ein Skandal. Und ich? Und er fand Trost. Naja, das ist ironisch. Trost. Und er fand Trost. Wie Prost. Und man sah ihn noch bis spät in die Nacht vor der Türschwelle liegen. Einen abgebrochenen Flaschenhals führte er von Zeit zu Zeit zum Mund. Und zerschnitt mir dabei Gesicht und Hände jämmerlich. Bald wurde er zu den gänzlich verkommenen Subjekten gezählt. A-L-L-E-S. Alles verfiel. Ja und ja. Ja und ja. Verging. Verging. Gefühl beim Hören. Dann aber? Dann trat ich sehr unerwartet als Braut auf. Dann aber trat er sehr unerwartet wieder als Bräutigam auf. Hier, Margaret Semmler. Ich bin die Braut. Kurz die M. M. M wie Mutter. So, so in den 40ern. Brav. In ihrer Jugend eine Dorfschönheit und noch jetzt sehr klug. Anständig. Und geachtet. Dabei nicht unvermögend. Allen bleibt es unbegreiflich. Es bleibt uns allen unbegreiflich, so sagt meine Tante immer. Es bleibt uns allen unbegreiflich, was sie zu dem Schritt getrieben hat. Am Abend vor der Hochzeit soll ich gesagt haben. Hat sie wohl gesagt. Eine Frau. Eine Frau, die von ihrem Mann übel behandelt wird, ist dumm oder taugt nicht. Das imponiert mir anfangs. Anfangs. Aber bald sieht man mich quer über die Gasse ins Haus taumeln. Oder ich kriege hört von drinnen wüstes Lärmen. Und wir sehen die M und sieht mich eilends Tür und Fenster schließen. Ja. Ich muss wohl meine Kräfte überschätzt haben. Und im zweiten Jahr dieser unglücklichen Ehe wird ein Sohn geboren. Werde ich geboren. Wird unser Sohn geboren. Das bin ich, der Friedrich Mergel. Mein Sohn. Kurz. A, B, C, D, E. Der F. Der F. F wie Freude. F wie Frischling. F wie fick dich. Gerade hineingeboren ins Dorf B. In mein Haus. Meine Mutter soll sehr geweint haben. Wirklich? Ich soll sehr geweint haben, als man ihn mir reichte. Dennoch? Dennoch. Dennoch? Obwohl unter einem Herzen voll Gram getragen, ist er ein gesundes, hübsches Kind. F wie Fanfare. Das in der frischen Luft kräftig gedeiht. Der F. Mein Sohn. Ich habe meinen Sohn sehr lieb. Ah. Und man meint, ich sei mit seiner Geburt ordentlicher geworden. 9 Jahre später, in einer stürmischen Winternacht. Ich bin zu einer Hochzeit gegangen. Meine Mutter schürt die Asche im Herd. Ich schüre die Asche im Herd zusammen und lege mich schlafen. Der Vater wird wohl doch erst morgen zurückkommen, erkläre ich meinem Sohn. Ja. Eine Winzbraut erhebt sich, als ob sie das Haus mitnehmen wollte. Die Bettstatt bebt. Im Haus gibt es mannigfaltige Geräusche und Getöse. Das kommt mir wunderlich vor. Hör nur. Sag ich mehrfach. Sagt mein Sohn mehrfach. Hör nur. Wie gruselig. Hör nur. Da sind Leute, die pochen und rufen. Heda! Jetzt höre ich es auch. Heda! Aufgemacht! Aufgemacht! Da bringen sie mir das Schwein wieder. Oh Gott, dieses furchtbare Schwein. Ja, der ist hart, der Satz. Heda! Das habe ich total verdrängt. Aufgemacht! Aufgemacht! Da bringen sie mir das Schwein wieder. Genau, da bringen sie mir das Schwein wieder. Entfährt es Mutter. Und sie geht raus, um nachzuschauen. Und ich begreife nach und nach, dass mein Vater tot im Holz gefunden wurde und nun in der Küche liegt. Er hat sich zu Tode gesoffen. Als nach 2 Tagen die Leiche fortgetragen wurde, saß Margret die M am Herde, das Gesicht mit der Schürze verhüllend. Nach einigen Minuten sagte sie in sich hinein, jetzt bin ich allein. Dann lauter, Fritzchen, komm her. Friedrich kam scheu heran. Meine Mutter war mir ganz unheimlich geworden mit den schwarzen Bändern und den verstörten Zügen. Ich stelle ihn vor die Wahl. Fromm sein? Ja, das gute Fromm sein. Damit ich Freude an ihm habe. Oder unartig sein. Lügen, saufen und stehlen. Dem F. Meinem Sohn fällt jemand ein, der stiehlt. Mir fällt jemand ein, der stiehlt. Und er sagt es der Mutter. Der Hülsmeier stiehlt. Hülsmeier. Er hat neulich den A geprügelt und ihm Geld genommen. Er hat gehört, dass der Hülsmeier mich verprügelt hat. Er hat neulich den A geprügelt und ihm Geld genommen. Den A für Aaron. Der Hülsmeier hat mich verprügelt und bestohlen. Meine Mutter sagt, ich sage, hat er dem A Geld genommen? So hat ihn diese verfluchte Familie... So haben ihn diese verfluchten Juden gewiss zuvor darum betrogen. Die sind alle Schelme. Ja. Die M sagt, Hülsmeier ist ein ordentlicher, angesessener Mann und die Juden sind alle Schelme. Meinem Sohn fällt ein, dass auch der Förster B. neulich gesagt hat. Der B.? Da ist er, der Förster. Dass auch ich neulich gesagt habe, der Hülsmeier stiehlt Holz und Rehe. Und die Mutter sagt zu mir, Kind, Brandis ist ein Förster. Er fragt, Mutter. Mutter. Mutter. Lügen die Förster? Mutter. Ich hatte als Teenager angefangen, eine Kippa zu tragen. Lügen die Förster? In der Zeit gab es schon viele antisemitische Vorfälle. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir so sehr darauf aus sind, für uns zu sein und unsichtbar zu sein, dass die Umgebungsgesellschaft überhaupt keine Ahnung hatte und dass wir einfach allein damit waren. Und ich nahm an, dass das die absolut falsche Strategie ist. Als ich fürs Studium nach Düsseldorf gezogen war, da habe ich dann jedes Mal Antisemitismus erlebt, wenn ich außerhalb meiner Wohnung war. Und das war meine Oma seligen Andenkens, die meinte, okay, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Kesse Lippe riskieren, aber nichts zu machen ist auch doof. Da wäre es eine gute Möglichkeit, vielleicht einfach aufzuschreiben, was passiert. Und so füllten sich Notizbücher. Und mit den Jahren ging es immer schneller, das zu füllen. Ich konnte dann also auch sehr gut festmachen, dass antisemitische Anfeindungen mehr geworden waren. Und als ich ein Dutzend Bücher voll hatte, waren knapp 10 Jahre vergangen. Seitdem lese ich aus dem Buch. Mutter? Lügen die Förster? Ich sage, Wild und Holz. Wild und Holz. Wild und Holz können niemand gehören. Okay. Aber angeblich versteht er das. Das versteht mein Sohn noch nicht. Das ist ja eigentlich ominös. Die Ruhe, Ruhe im Grab war meinem Mann abgesprochen worden. Und so wird er zum Gespenst im Brederholz. Darüber muss mein Sohn von anderen Kindern viel hören. Seitdem treibe ich die Kühe allein an das andere Ende des Tals. Dort sieht man mich oft stundenlang in derselben Stellung im Gras liegen und den Thymian aus dem Boden rupfen. Thymian. Als mein Sohn 12 wird, kommt mein jüngster Bruder zu Besuch. Ich, Simon Semmler. Mein Onkel, kurz der S. Der Sperlingskauz. Ich bin ein kleiner, unruhiger, magerer Mann. Mit vor dem Kopf liegenden Fischaugen. Fischaugen. Und überhaupt einem Gesicht wie ein Hecht. Du bist alt geworden. Du bist alt geworden, sagt der Bruder ernst. Und? Wenn ein altes Haus brennt, dann hilft kein Löschen. Und? Welcher Mutter geht nicht das Herz auf, wenn sie jemanden sagen hört? Aber ich höre, dein Junge ist schlau und fromm. Schlau und fromm. Und über dieses Lob treten der M. Tränen in die Augen. Denn sonst nennt mich jedermann Tückisch. Und verschlossen. Verschlossen. Und in diesem Moment komme ich mit den Kühen zurück zur Hütte. F wie Fink. Der S reckt den Hals zur Tür hinaus und sagt, Ei, da kommt der Gesell. Vatersohn. Ich zeige mich weder verstockt noch frech. Vielmehr etwas blöde. Blöde? Etwas blöde und sehr bemüht, mir, dem Onkel zu gefallen. So wird nach einer halbstündigen Unterredung eine Art Adoption verabredet. Adoption? Ja. Ich gebe mich in alles. Adoption. Der Bruder nickt schlau und sagt, Weißt du was? Gib mir den Jungen gleich mit. So lernt er mir zur Hand zu gehen. Furchtbar. Und bald sieht die M den beiden nach, wie sie fortschreiten. Ich voran, mit meinem Gesicht die Luft durchschneidend, während mir die Stöße des roten Rocks wie Feuerflammen nachziehen. Und wie ich ihm so langsam nachtrete. Und wie mir der F so langsam nachtritt, den Blick fest auf mich geheftet, erinnert er unwillkürlich an jemand, der in einem Zauberspiegel das Bild seiner ZUKUNFT, das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit betrachtet. Verstörter Aufmerksamkeit. Bald treten sie auf eine große Lichtung. Der Mond scheint klar hinein und zeigt, das hier noch vor kurzem die Axt gewütet hat. Sie. Sie. Sie. Hier haben Sie deinen Vater gefunden. Wie grausam. Der Neffe keucht. Dein Vater war übrigens eine gute Seele, sage ich dann. G-O-T-T. Wird's nicht so genau mit ihm nehmen. Oreoin, das gefällt mir. Gott wird's nicht so genau mit ihm nehmen. Tolles Bild. Am nächsten Abend. Mutter. Die M. Ich sitze schon seit einer Stunde vor der Tür und warte auf meinen Sohn. Es war die erste Nacht, die sie ohne meinen Atem neben sich zugebracht hat. Die Uhr im Turm schlägt 7. Ich muss aufstehen, um nach den Kühen zu schauen. Als sie wieder in die dunkle Küche tritt, steht das Kind am Herd. Sieht sie mich am Herd stehen. Vornübergebeugt. Ich wärme mir die Hände an den Kohlen. Er wärmt sich die Hände an den Kohlen. Sie bleibt in der Tür stehen. So seltsam verändert kommt mir mein Kind vor. Sie spricht mich an. Junge, tu das Maul auf. Junge, tu das Maul auf, sage ich. Ich sehe zu ihr auf. Das Kind sieht zu mir auf. Ihre Blicke werden ängstlich. Nein, denkt sie. Nein. Das ist nicht mein Kind. Das ist nicht mein Kind. Und dennoch rufe ich... Friedrich. Friedrich. Friedrich. Friedrich. In der Schlafkammer klappt eine Schranktür. Ich trete hervor. Der F tritt hervor. In der einen Hand einen Holzschuh mit 3-4 Geigensaiten überspannt. In der anderen einen Bogen. Der F. F wie Fiedel. So geht er gerade auf mich zu. Da, Johannes, sage ich, sagt er und reicht mir mit Gönnermiene das Instrument. Mein Spielen ist vorbei, ich muss jetzt Geld verdienen. Des Sohnes Züge sind selbstsicher. Seine Augen in fast glasartiger Klarheit zeigen zum ersten Mal den Ausdruck jenes ungebändigten Ehrgeizes und Hanges zum Großtun, das nachher als so starkes Motiv seiner Handlungen hervortritt. Die M setzt sich ans Spinnrad. Meine Mutter setzt sich ans Spinnrad und fragt mich zögernd. Was ist das für ein Junge? Der F antwortet ebenso leise. Das ist des Onkels Schweinehirt. Johannes heißt er. Kurz der J. Wie weiter? Frage ich. Fragt die M. Niemand. Johannes Niemand heißt er. Er hat keinen Vater. Füge ich leise hinzu. Ich wende mich zu dem Knaben und frage, Wer sorgt für dich? Niemand, stottere ich. Stottert das Kind. Niemand. Wiederholt M. Wiederhole ich. Du heißt Niemand und niemand sorgt für dich? Johannes Niemand. Als ich fort bin, wirft die Mutter sich auf einen Stuhl und schlägt die Hände mit dem Ausdruck tiefsten Jammers zusammen. Simon. Simon. Wie willst du vor Gott bestehen? Was hat Simon damit zu tun? Ist er der Vater von J? Von dieser Zeit an war mein Sohn nur noch selten zu Hause. Ich bin wie verwandelt. Er ist wie verwandelt. Wir gewöhnen uns daran, ihn bald mal geputzt an der Spitze des jungen Volkes zu sehen. Bald wieder. Bald wieder als zerlumpten Hirtenbuben einsam und träumerisch hinter den Kühen herschleichend oder in einer Waldlichtung liegend, scheinbar gedankenlos das Moos von den Bäumen rupfend. Die Kühe, die Natur, wie idyllisch. Ja. Der Mond steht klar am Himmel, aber sein Glanz fängt an zu ermatten. Der F. Ich liege im Gras nach meiner gewohnten Weise und schnitze an einem Weidenstab. Sein Hund liegt in einiger Entfernung nah bei den Kühen, die unbekümmert in die frische Morgenluft schnauben. Aus dem Wald dringt von Zeit zu Zeit ein dumpfer, krachender Schall. Ich achte nicht darauf. Nur zuweilen hebt er den Kopf und lässt seine Blicke langsam über die verschiedenen Pfade gleiten, die ihren Ausgang im Talgrund finden. Plötzlich fahre ich auf. Über sein Gesicht fährt ein Blitz. Er horcht einige Sekunden mit vorgebeugtem Oberleib wie ein Jagdhund, dem die Luft Witterung zuträgt. Dann schiebt er schnell zwei Finger in den Mund und pfeift gellend und anhaltend. Fiedel, du verfluchtes Tier! Ein Steinwurf trifft die Seite meines Hundes, der vom Schlaf aufgeschreckt zuerst um sich beißt. Ist eigentlich verrückt, oder? Und dann heulend auf drei Beinen dort Trost sucht, von wo das Übel ausgegangen ist. Komm her, du Scheißding. In demselben Augenblick werden die Zweige eines Gebüsches fast ohne Geräusch zurückgeschoben. Von mir. Ich trete heraus. Ein Mann tritt heraus. Der Förster! Grüner Jagdrock. Das bin ich! Silbernes Wappenschild am Arm. Kurz. Der B. Der B. B wie Bass. Die gespannte Büchse in der Hand. Ich lasse schnell meine Blicke über die Schlucht fahren und sie dann mit besonderer Schärfe auf dem F verweilen. Auf dem F verweilen. Dann trete ich vor, winke nach dem Gebüsch und... Und allmählich werden sieben bis acht Männer sichtbar. Die gespannten Gewehre in der Hand. Was war das? Fragt mich der Förster B. Ist ja eine komische Nummer hier. Was war denn das hier? Ich sage... Er sagt... Ich wollte, dass der Köter auf der Stelle krepiert. Seinetwegen können die Kühe mir die Ohren vom Kopf fressen. So. Ah! Einer meiner Männer sagt... Die Kanaille hat uns gesehen. Die Kanaille. Die Kanaille hat uns gesehen. Ich frage... Der Förster fragt, hast du nichts im Walde gehört? Hast du nichts im Walde gehört? Im Walde? Im Wald? Im Walde? Eure Holzfäller, sonst nichts. Meine Holzfäller? Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des Försters geht in tiefes Braunrot über. Also ich frage so den Friedrich jetzt, ja? Wie viele sind denn ihrer? Wie viele hat, meinst du denn, hab ich da wie viele Holzfäller? Wie gruselig auch dieser Förster eigentlich ist. Und wo treiben sie ihr Wesen? Wohin ihr sie geschickt habt. Wohin ihr sie geschickt habt? Ich weiß es nicht. Der B wendet sich zu seinen Gefährten. Geht voran, komm gleich nach. Puh. Als einer nach dem anderen im Dickicht verschwunden ist, trete ich dicht vor den F. Meine Geduld ist zu Ende. Meine Geduld, sagt er mit dem Ton unterdrückter Wut, ist zu Ende. Ich greife krampfhaft nach einem Aste. Er ist totenbleich. Dann kehrt die größte an Erschlaffung grenzende Ruhe zurück. Herr B., sagt er fest mit fast sanfter Stimme, könnt ihr sagen, dass ich je einen Baum in eurem Revier gefällt habe? Überhaupt, dass ich je anderwärts gehauen habe als auf Bestellung? Denkt nach, ob ihr das sagen könnt. Denkt nach, ob ihr das sagen könnt. Ja, ich wende mich unwirsch und schreite dem Gebüsch zu. Unwirsch? Nein! Nein, rufe ich. Ruft der F. Nein! Wenn ihr zu den anderen Förstern wollt, die sind doch... Die sind dort an der Buche hinaufgegangen. An der Buche? An der Buche, sagt der B zweifelnd. Nein, die Buche. Was, wo? An der Buche? Nein, dort hinüber. Ich hab's ja gesehen. Der B schlägt den bezeichneten Weg ein. Ach, das ist furchtbar, man will eigentlich gar nicht mit in den Wald gehen. Der F sieht mir unverrückt nach, wie ich durch den halbverwachsenen Steig gleite, so geräuschlos wie ein Fuchs die Hühnersteige erklimmt. Hier senkt sich ein, Zweig hinter ihm. Dort einer. Die Umrisse meiner Gestalt schwinden immer mehr. Nun bin ich fort. Die M sitzt am Herd. Ich sitze am Herd und denke wenig Erfreuliches. Okay. Der F ist krank. Ich bin krank heimgekommen. Er klagt über heftige Kopfschmerzen. Auf meine besorgte Nachfrage erzählt er, wie er sich schwer geärgert habe über den Förster. Den ganzen eben beschriebenen Vorgang. Mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten. Die ich besser für mich behalte. Die er besser für sich behält. Im Dorf schlägt es 23:30. Die Tür klingt. Und ich trete herein. Und der Gerichtsschreiber Kapp tritt herein. Kurz, der K. Der K. Der K. K. K wie Krähe. Ich bin der K. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sagt er. Habt ihr nichts von dem B gehört? Fragt er plötzlich. Er ist tot. Tot? Was tot? Er ist tot. Wiederhole ich. Wiederholt der K. Die M scharf fixierend. Gott im Himmel. Gott im Himmel, geh nicht mit ihm ins Gericht. Er wusste nicht, was er tat. Mit ihm? Mit ihm? Rufe ich? Ruft der Amtsschreiber. Mit dem verfluchten Mörder, meint ihr? Aus der Kammer dringt ein schweres Stöhnen. Stöhne schwer aus der Kammer. Ich eile hin. Die Mutter kommt. Und der Schreiber folgt mir. Der F sitzt aufrecht im Bett. Und ächzt wie ein Sterbender. Wie ist dir? Was fehlt ihm? Ach, Gott weiß es. Versetze ich. Versetzt die M. Er ist schon um 4 mit den Kühen heimgekommen, weil ihm so übel war. Ich lege mich zurück. Mein Gesicht zuckt krampfhaft vor Schmerz. Ist es gewiss, dass der F um 4 zu Hause kam und nicht wieder fortging? Und nicht wieder fortging? Fragt der K. ernst. Ernst? Die M. sieht ihn starr an. Fragt jedes Kind auf der Straße. Und fortgehen? Wollt Gott, er könnte es. Dann fährt die M. heftig fort. Geht. Da. Geht. Ich gehe. Der K. geht. Der K. geht. Ich gehe. Friedrich. Friedrich. Friedrich, hast du gehört? Friedrich, hast du gehört? Rufe ich. Ruft die Mutter. In diesem Augenblick tritt der J. in die Kammer. Wer war der J.? J. Das dachte ich auch gerade. Wie niemand. Ah ja, der andere Junge, okay. Der niemand. Du sollst gleich zum Onkel kommen, stottert der J. Aber sogleich. Der F. dreht sich gegen die Wand. Ich komme nicht. Ich bin krank. Du musst... Du musst aber kommen. Er hat gesagt, ich muss dich mitbringen. Ich gehe einige Minuten hinaus. Als sie zurückkommt... Als ich zurückkomme, ist mein Sohn bereits angekleidet. Was fällt dir ein? Rufe ich. Du kannst... Du sollst nicht gehen. Was sein muss, schickt sich wohl. Was sein muss, schickt sich wohl, versetze ich und bin schon zur Tür hinaus mit dem J. Ach Gott, seufzt die M. Wenn die Kinder klein sind, treten sie uns in den Schoß. Und wenn sie groß sind, ins Herz. Oh Gott, was für ein schrecklicher Spruch. Was sein muss, schickt sich wohl. Die gerichtliche Untersuchung nimmt ihren Anfang. Ich werde herbeigerufen. Herbei mit dem F. Herein mit dir. Sein Alibi zur Zeit des Mordes war leicht erwiesen. Der Förster lag über 3/4 Stunden Weges von der Schlucht, in der er mich um 4 angeredet hatte und aus der ich meine Herde schon 10 Minuten später ins Dorf getrieben hatte. Jedermann hatte dies gesehen. Wir alle hatten dies gesehen. Mit diesem hatte ich geredet. Jenem zugenickt. Ich? Der K. sitzt unmutig und verlegen da. Plötzlich fährt er mit der Hand hinter sich und bringt etwas Blinkendes vor meine Augen. Wem gehört dies? Ich springe 3 Schritte zurück. Der Sohn springt 3 Schritte zurück. Aha. Herr Jesus, ich dachte, ihr wollt mir den Schädel einschlagen. Sagt er. Ich weiß es nicht, sagt er fest. Der F, sage ich fest. Krass, das ist wirklich wie ein Crime-Drama jetzt. Es ist die Axt, die wir in dem Schädel des Oberförsters eingeklammert gefunden hatten. Eingeklammert. Ja, es ist eine Axt wie andere, sagt der Sohn und legt sie gleichgültig auf den Tisch. Ein Blutfleck wird sichtbar. Er scheint zu schaudern. Aber ich wiederhole noch einmal sehr bestimmt. Er kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Der K. seufzt vor Unmut. Ich seufze vor Unmut. Es bleibt nichts übrig, als das Verhör zu schließen. Okay. Am nächsten Sonntag stehe ich sehr früh auf. Er will zur Beichte. Ich will zur Beichte gehen. Nachdem er sich im Finsteren bekleidet hat, verlässt er so geräuschlos wie möglich den engen Verschlag, der ihm in meinem Haus eingeräumt wurde. In der Küche muss mein Gebetbuch auf dem Sims liegen. Und er hofft. Er hofft. Es mit Hilfe des schwachen Mondlichts zu finden. Das Gebetbuch. Es ist nicht da. Es ist nicht da. Hm. Wo ist es denn? Ich werfe die Augen suchend umher. Und fährt zusammen. In der Kammertür stehe ich. Wohin? flüstert der Alte. Wohin? Ich will beichten gehen. Das dachte ich mir. Geh in Gottes Namen. Aber denk an die 10 Gebote. Du sollst kein Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Kein falsches. Kein falsches. Kein falsches Zeugnis. Nein. K-E-I-N-E-S. Gar keines. Du bist schlecht unterrichtet. Wer einen anderen in der Beichte anklagt, der empfängt das Sakrament unwürdig. Euer Gewissen ist nicht rein, sag ich dann. Ihr habt mich belogen. Das ist passiert. Ich? So? So? Wo ist eure Axt? Meine Axt? Auf der Tenne. Okay. Habt ihr einen neuen Stiel hineingemacht? Wo ist der alte? Wo ist der alte? Den kannst du heute bei Tage im Holzschuppen finden. Geh. Geh. Fahre ich verächtlich fort. Ich dachte, du seist ein Mann. Fährt er verächtlich fort? Aber du bist ein altes Weib. Das gleich meint, das Haus brennt, wenn ihr Feuertopf raucht. Längst war ich zu Hause, füge ich hinzu. Der F. Ich stehe. Steht beklemmt und zweifelnd. Ich gäbe viel darum, meines Onkels Gesicht zu sehen. Aber während sie flüstern, hat der Himmel sich bewölkt. Ich gehe an diesem Morgen nicht zur Beichte. Oje, herrje. Wer zweifelt daran, dass der S... Dass ich alles tue, den Neffen dieselben Wege zu leiten, die ich selber gehe. Die er selber geht. Wir dürfen sagen... Er gewöhnt sich zu prunken, während die M... M wie Mönchsmeise... Seine Mutter darbt. Darbt. Stimmt. Ich werde immer stiller über ihn. Ich versinke allmählich in Verkommenheit. Sie wird scheu, saumselig, sogar unordentlich. Und manche von uns meinen, ihr Kopf habe gelitten. Ich bin desto lauter. Der Neffe ist desto lauter. Ein Mensch, an dem niemand Freude haben konnte. Und der durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Tücke ein gewisses Übergewicht bei uns im Dorf erlangt hat. Das umso mehr anerkannt wurde, je mehr man sich bewusst wurde. Nicht berechnen zu können, wessen er am Ende fähig ist. Hm. Ein typischer Bully. Ja, ein unberechenbares Arschloch. Ach, das ist Hochzeitsmusik. 4 Jahre sind verflossen. Da gibt es bei uns im Dorf eine tüchtige Hochzeit. Wir sind alle da. Es ist ein köstliches Fest. Darf ich? Okay. Ich stolziere herum wie ein Hahn. Wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock. Er zieht seine silberne Taschenuhr hervor. Ein seltener und kostbarer Schmuck. Es ist bald 10, sage ich. Sagt der F. Jetzt das Brautmenuett. Ich will Musik machen. Ich schläge. Eine prächtige Uhr. Eine prächtige Uhr. Sag ich, sagt der Schweinehirt und schiebt sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Neugier vor. Das ist ja nicht schlecht. Ha, was hat sie gekostet? Rufe ich, der W. Der ist jetzt neu, der W, ne? Sein Nebenbuhler. Was hat sie gekostet? Ruft der W. Willst du sie bezahlen, frage ich. Hast du sie bezahlt? Antwortet der W. Antworte ich. Der Fasanenruf ist gut. Sehr westfälisch. Eine große Schmach trifft den F. Ich sehe den F, da er von einem Mann aus dem nächsten Dorf gemahnt wurde. Dem ich eine Uhr gegeben habe. Der A. Und der mir noch 10 Taler dafür schuldet. Der Aaron. Ich sage es ihm vor allen Leuten. A wie Adler oder A wie Axt? Laut vor allen Leuten. Laut um den Betrag von 10 Talern vor allen Leuten. Vor allen Leuten. Der F geht fort wie vernichtet. Ich gehe fort wie vernichtet? Das hat er jetzt davon. Haha, ja. 4%, wir können noch ein kleines bisschen. Der Mann folgt mir? Der Mann folgt ihm, immer schreiend? Immer schreiend. Ich folge ihm, ich rufe... Oh, weh mir! Ja, das ist Bescheid. Wer ruft denn sowas? Oh, weh mir? Oh, weh mir! Weh mir! Warum habe ich nicht gehört auf vernünftige Leute? Haben sie mir nicht 100-mal gesagt, ihr hättet all euer Gut am Leibe und kein Brot im Schrank? Die Tenne tobt vor Gelächter. Wir alle in der Tenne. Ich werde ausgelacht. Toben vor Gelächter. Packt den Geldeintreiber! Es gibt einmal die Leute, die einen so oder so beschimpfen. Und wenn man Musik hört, hört man es nicht. Dann gehe ich sehr viel mit Kopfhörern durch die Welt. Und es ist dann gut, Antisemiten es noch ein bisschen schwerer zu machen, indem man Musik hört. Pack den Geldeintreiber gegen ein Schwein, rufen einige. Wiegt ihn gegen ein Schwein. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass Leute, die mich beleidigen, sehr negativ reagieren, wenn ich sie akustisch nicht hören kann. Und wenn ich ihnen zum Beispiel dann irgendwie freundlich oder ungläubig nachschaue, dann ärgern die sich richtig. Und das finde ich dann schon immer ein bisschen witzig. Andere waren ernst geworden. Der F sieht so blass aus wie ein Tuch. Wie ein Tuch, sagt eine alte Frau über ihn. Über mich. Drei Tage später tobt ein furchtbarer Sturm. Der von S steht am Fenster und sieht besorgt am Fenster ins Dunkle, und sehr besorgt ins Dunkle hinüber. Nach meinen Feldern hinüber. An der Scheibe fliegen Blätter. Die Tür wird aufgerissen und hereinstürzt ich, meine Frau, kurz die A. Frau A. Mein Haar wild um den Kopf, von Regen triefend. Gerechtigkeit, mein Mann ist erschlagen, ruft sie. Und sinkt ohnmächtig zusammen. Ich sinke ohnmächtig zusammen. Bumm. Es ist nur zu wahr. Und die nachfolgende Untersuchung beweist, dass der Arzt, dass mein Mann, durch einen Schlag an der Schläfe mit einem stumpfen Instrument, wahrscheinlich einem Stab, sein Leben verloren hat. Durch einen einzigen Schlag. Tja. Die Aussage von der A und ihrem Knecht lauten so. Mein Mann war vor 3 Tagen am Nachmittag ausgegangen, um Vieh zu kaufen. Und hatte dabei gesagt, er werde wohl über Nacht ausbleiben. Da noch einige böse Schuldner in B und in S zu mahnen seien. In diesem Fall werde er beim Schlechter übernachten. Als er am folgenden Tag nicht heimkam, war seine Frau sehr besorgt und hat sich endlich... Und habe mich endlich heute... in Begleitung ihres Knechtes und des großen Hundes auf den Weg gemacht. Beim Schlechter wusste man nichts von dem A. Er war gar nicht da. Er war ja gar nicht da gewesen. Nun waren sie zu allen von uns gegangen, von denen sie wussten, dass Herr A... Dass der A einen Handel mit ihnen im Auge hatte. Nur zwei von uns hatten ihn gesehen. So sind sie im Brederholz vom Gewitter überfallen worden. Und haben unter einer großen, am Berghang stehenden B-U-C-H-E... Schutz gesucht. Mit einem Mal sehe ich... Beim Leuchten des Blitzes, es ist der Stab meines Mannes. Nicht lang, so ist in einem mit dürrem Laub gefüllten Graben sein Leichnam gefunden. In derselben Nacht noch werden Schützen aufgeboten, um mich zu verhaften. Der Anklage bedarf es nicht. Dennoch begann die Dämmerung bereits anzubrechen, bevor die Schützen so geräuschlos wie möglich mein Haus umstellt hatten. Ich selbst? Der von S selber pocht an. Poche an. Es währt kaum eine Minute, bis geöffnet wird und ich und meine Mutter und die M völlig gekleidet in der Tür erscheine. Ich fahre zurück. Der von S fährt zurück. Ich habe die M fast nicht erkannt. So blass und steinern sehe ich aus. So blass und steinern. Wo ist der F? Fragt er mit unsicherer Stimme. Wo ist der F? Sucht ihn. Sucht ihn. Sucht ihn. Sucht ihn. Antworte ich. Und setzt sich auf einen Stuhl. Wir treten in ihre Kammer. Der Sohn ist nicht da. Das Bett. Das Bett ist noch warm. Wir steigen auf den Söller. In den Keller. Stoßen ins Stroh. Schaut hinter jedes Fass. Sogar in den Backofen. Der F ist nicht da. Ich bin nicht da. Entwischt. Entwischt. Entwischt. Ja, sage ich mit sehr gemischten Gefühlen. Der Anblick der alten Frau wirkt gewaltig auf mich. Auf ihn. Die Untersuchung ist kurz. Kurz. Gewaltsamer Tod meines Mannes. Erwiesen. Erwiesen. Der vermutliche Täter entflohen. Entflohen. Die Anzeige gegen mich zwar gravierend, doch ohne persönliches Geständnis nicht bewiesen. Seine Flucht allerdings sehr, sehr verdächtig. Unser Haus in L. Das Haus der Witwe A. in L. war nie leer von Jammernden und Ratenden. Durch den Mord an ihrem Familienmitglied aufs Äußerste erbittert. Aufs Äußerste erbittert. Sparen sie weder Mühe noch Geld, dem Täter auf die Spur zu kommen. Als dennoch alles nichts hilft und die gerichtliche Verhandlung für beendet erklärt wurde, erscheine ich zusammen mit den angesehensten Familienmitgliedern im Schloss, um den gnädigen Herrn von S. einen Handel anzutragen. Der Gegenstand ist die B-U-C-H-E. B-U-C-H-E. Die Buche. Unter der der Stab gefunden. Und wo der Mord wahrscheinlich verübt wurde. Wollt ihr sie fällen? Frage ich. So mitten im vollen Laub. Fragt Herr von S. Nein. Sie muss stehen bleiben. Im Winter und im Sommer, solang ein Span daran ist. Sage ich. Die A. Aber wenn ich nun den Wald hauen lasse, so schadet sie dem jungen Aufschlag. Wir bieten 200 Taler. Sie bieten 200 Taler. Der Handel wird geschlossen und allen Förstern streng eingeschärft, die Buche auf keine Weise zu schädigen. Am nächsten Morgen steht an der Buche eine Inschrift mit dem Beil eingehauen. Eingehauen. Ach. Die berühmte Stelle mit der Inschrift. Imtavur. Also. Ja, es ist Imtavur oder Tavur. Moment. Eine Schrift eingehauen. Da ist die Vokalisation falsch. Schriftzeichen. Ott. Ott heißt eigentlich Zeichen. Also wir reden von Zeichen und Punkten. Ja. Die wir nicht entziffern können. Otiot ist Plural. Fast alle. Es ist... außer die, die es reingeritzt haben, natürlich. Im ta'avor bamakom haze yipga bach kasherita sitali. Schön. Aber wie gesagt, am Ende ist die Vokalisation falsch. Die umgekehrte goldene Regel. Aber... Wo... Wo ist der F? Aber wo bin ich? Wo ist der Sohn? Ohne Zweifel fort. Ich bin bald verschollen. Vergessen. Entwischt. Und ich bin auch fort. Ich, der J, der Niemand. Und der Johannes Niemand? Der unbeachtete J. Am gleichen Tag mit ihm. Auf seiner Odyssee. Etwa ein halbes Jahr nachher liest der von S. einige eben erhaltene Briefe in Gegenwart von K. dem Amtsschreiber. Denken Sie sich. Der F. ist vielleicht unschuldig. Ein Mitglied der Schlemmigschen Bande hat im letzten Verhör ausgesagt, dass ihn nichts so sehr reue, als der Mord an einem entfernten Familienmitglied. Den er im Wald erschlagen und doch nur 6 Groschen bei ihm gefunden hat. Leider war das Verhör durch eine Mittagspause unterbrochen. Und während das Gericht tafelte, hat er sich an einem Strumpfband erhängt. Was sagen Sie dazu? Und weshalb wäre der Esel von einem Burschen dann gelaufen? Der K. denkt nach. Heißt es nicht, der Böse läuft vor seinem eigenen Schatten? Damit beruhigen wir uns. Beruhigen Sie sich. Eine schöne, lange Zeit ist verflossen. 28 Jahre. Eine schöne, lange Zeit. Menschen, Tiere und Pflanzen sind entstanden, gereift, vergangen. Es ist am Vorabend von Weihnachten. Mitternacht ist nah. Da bewegt sich von der Breda-Höhe herab eine Gestalt, langsam gegen das Dorf. Der Wanderer scheint sehr matt oder krank. Er schleppt sich äußerst mühsam durch den Schnee. An mehreren Häusern keucht er vorüber. Dann stehe ich vor einem still und pocht leise an. Poche leise an. Er pocht stärker. Lasst einen halb erfrorenen Mensch ein, der aus der Sklaverei kommt. Nach einigen Zögern wird die Tür geöffnet. A-L-L-E. Alle drängen sich um mich. Drängen sich um mich her. Alle drängen sich um den Mann her und mustern ihn mit scheuer Neugier. Eine armselige Figur. Mit schiefem Hals, gekrümmtem Rücken. Die ganze Gestalt gebrochen und kraftlos. Langes, schneeweißes Haar hängt um sein Gesicht. Das den verzogenen Ausdruck langen Leidens trägt. Er wird als Johannes Niemand erkannt. Ich werde als Johannes Niemand erkannt. Johannes Niemand. Und ich bestätige, dass ich derselbe bin, der einst mit dem F entfloh. Das Dorf ist am folgenden Tag voll von den Abenteuern des so lang Verschollenen. Jeder will mich sehen. Und wir wundern uns beinahe, dass er noch aussieht wie andere Menschen. Dass ich noch aussehe wie andere Menschen. Und woher habt ihr den schiefen Hals? Und was ist aus dem F geworden? Ihr seid doch zusammen fortgelaufen. Freilich wohl. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Wir sind voneinander gekommen. Wir fragen ihn, warum er sich denn aus dem Staub gemacht, da er den A doch nicht erschlagen habe. N-I-C-H-T? Nicht? Fragezeichen. Hart. Also ganz umsonst, sagt er nachdenkend. Ganz umsonst so viel ausgestanden. Ich seufze tief und frage nach manchem. Onkel S. Mein Bruder ist lange tot. Okay, gut. Also dann sage ich, okay. Aber zuvor noch ganz verarmt. Die M hat länger gelebt. Die Mutter von F hat länger gelebt. Aber in völliger Geistesdumpfheit. Geistesdumpfheit. In ihrem Haus wohnt jetzt der Sohn des Schweinehirten, der an jenem unglücklichen Abend die Uhr so sehr bewundert hatte. Alles hin. Alles tot. Seufze ich. Seufzt er. Wie furchtbar deprimierend. Nun, Johannes, sagt der von S. Sage ich, der von S. Erzähl mir einmal recht ordentlich von deinen Abenteuern. Dann erzähle ich, wie der F mich nachts von der Herde abgerufen und gesagt, Wir müssen fort. Aber warum lief der dumme Junge denn? Du weißt doch, dass er unschuldig ist. Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht. Mich dünkt, es war wegen Holzgeschichten. Es war wegen Holzgeschichten? Und sein Onkel, der sein S. Sein Onkel, der S. Der S. So allerlei Geschäfte. Am folgenden Tag bezieht er sein Kämmerchen bei einer Witwe im Dorf. Bei uns hier im Dorf B. B wie Beispiel. Ich schnitze Löffel. Esse auf dem Schloss. Und mache Botengänge. Im Ganzen geht es mir leidlich. Indessen naht der September heran. Die mich in diesen Tagen sehen. Wir, die ihn in diesen Tagen sehen, sagen, ich habe auffallend verstört ausgesehen und unaufhörlich leise mit mir selbst geredet. Endlich komme ich eines Abends nicht nach Hause. Am zweiten Tag auch nicht. Am dritten Tag wird die Wirtin ängstlich. Sie geht ins Schloss und fragt nach. Ich weiß nichts von ihm, aber geschwind den Jäger gerufen. Wenn der armselige Krüppel auch nur in einen trockenen Graben gefallen ist, so kommt er nicht wieder raus. Die Jäger kehren nach einigen Stunden heim. Sie haben keine Spur gefunden. 14 Tage später kehrt der junge Förster B. morgens von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholz heim. Es ist ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag. Die Luft zittert. Kein Vogel singt. Nur die Raben krächzen langweilig aus den Ästen und halten ihre offenen Schnäbel der Luft entgegen. Der B. ist sehr ermüdet. Ringsherum Ringsherum. Ringsherum. K-E-I-N. Kein. Kein Baum. Kein. Kein Baum. Baum. Außer. Außer. Außer der Buche der Familie A. Der Buche der Familie A. Krass. Dahin strebt er aus allen Kräften und lässt sich todmatt auf das beschattete Moos darunter nieder. Die Kühle zieht so angenehm durch seine Glieder, dass er die Augen schließt. Schändliche Pilze, murmelt er halb im Schlaf. Es gibt nämlich in jener Gegend eine Art sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten. Der B? Der B glaubt, solch unangenehme Nachbarn zu spüren. Er öffnet die Wimpern halb und die Inschrift fällt ihm ins Auge. Ah, die Inschrift wieder. Sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kenntlich. Hierbei sieht der B, wie er so auf dem Rücken liegt, in die Höhe. Springt dann mit einem Satz auf, wie besessen ins Gestrüpp hinein. Totenbleich kommt er auf dem Schloss an. In der Buche hängt ein Mensch. In der Buche hängt ein Mensch. Ich treibe zur größten Eile und ziehe selbst mit hinaus. Wir sind unter der Buche angelangt. Sie sind unter der Buche angelangt. Schau nach oben. Der von S schaut nach oben. Und erkenne meine eigenen abgetretenen Schuhe. Es ist der J. Es ist der J. Setz die Leiter an. Sachte, lass sie nicht fallen. Die Würmer sind schon dran. Mach dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde. Eine breite Narbe wird sichtbar. Wie furchtbar. Der von S fährt zurück. Ich fahre zurück. Betrachtet die Narbe. Mit großer Aufmerksamkeit. Die Narbe, die Würmer, eklig. Und schweigt eine Weile in tiefer Erschütterung. Ja. Dann wende ich mich zu den Förstern. Sagt es nur allen Leuten. Der da. Er deutet auf meinen Körper. War Friedrich Mergel. Der F. Das bin ich, unser Sohn. Kurz. Kurz. Kurz, der F. Wie gruselig. Der F. Die Schrift. Im ta'avor b'makom hazeh yipga bach ka'asher ata asita li. Die Schrift in der Buche heißt, also wie du mir getan hast. Man muss nicht mal ata sagen, es würde reichen, das Wort rauszulassen. Seltsam. Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Das ist die umgekehrte goldene Regel, tatsächlich. Also die goldene Regel ist ja, wie du willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Dies alles hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben. Die Judenbuche. Von Helga Taug und Daniel Wetzel. Rimini-Protokoll. Eine Bearbeitung der Novelle von Annette von Droste-Hülshoff. Mit den Stimmen von Christoph Bornmüller, Gerd Brendel, Dagmar Kassens, Heiko Daniels, Bettina Gras, Vassilis Kukalani, Lorenz Krieger, Jacques Malin, Mia Reinprechter, David Ristau, Levi Israel Uferfilge und Hilmar Wittler. Technische Realisation, Regie und Schnitt Helga Taug und Daniel Wetzel. Mitarbeit Frank Böhle. Ton Jürgen Glosemeier und Anna Wolf. Mit herzlichem Dank an das Center for Literature Burghülshoff. Dramaturgie Christina Hensel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.